Kapitel 01. Fast jeder mäßig raffinierte israelische Jude kennt die Fakten über die israelische jüdische Gesellschaft, die in diesem Buch beschrieben werden. Diese Tatsachen sind jedoch den meisten interessierten Juden und Nichtjuden außerhalb von Israel unbekannt, die Hebräisch nicht kennen und daher nicht die meisten der israelischen Juden lesen können, die über sich selbst auf Hebräisch schreiben. Diese Tatsachen werden selten erwähnt oder ungenau in der enormen Medienberichterstattung über Israel in den Vereinigten Staaten und anderswo beschrieben. Der Hauptzweck dieses Buches ist es, den Personen, die Hebräisch nicht lesen, einen wichtigen Aspekt der israelischen jüdischen Gesellschaft zu liefern. Dieses Buch zeigt die politische Bedeutung des jüdischen Fundamentalismus in Israel, einem mächtigen Staat im und außerhalb des Nahen Ostens, der in den Vereinigten Staaten einen großen Einfluss ausübt. Der jüdische Fundamentalismus ist hier kurz definiert als der Glaube, dass die jüdische Orthodoxie, die auf dem babylonischen Talmud, dem Rest der talmudischen Literatur und der Halachizeh-Literatur, immer noch gültig ist und ewig gültig bleibt. Jüdische Fundamentalisten glauben, dass die Bibel selbst nicht maßgeblich ist, wenn sie nicht korrekt von der talmudischen Literatur interpretiert wird. Der jüdische Fundamentalismus existiert nicht nur in Israel, sondern in jedem Land, das eine beträchtliche jüdische Gemeinde hat. In anderen Ländern als Israel, in denen Juden eine kleine Minderheit der Gesamtbevölkerung bilden, beschränkt sich die allgemeine Bedeutung des jüdischen Fundamentalismus hauptsächlich auf den Erwerb von Finanzmitteln und die Erlangung der politischen Unterstützung für fundamentalistische Anhänger in Israel. Seine Bedeutung in Israel ist weitaus größer, da seine Anhänger den Staat auf verschiedene Weise beeinflussen können und beeinflussen können. Die Vielfalt des jüdischen Fundamentalismus in Israel ist auffällig. Viele Fundamentalisten wollen zum Beispiel den Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem wieder aufgebaut oder wollen zumindest den Ort behalten, der jetzt ein heiliger muslimischer Gebet ist, leer von Besuchern. In den Vereinigten Staaten würden sich die meisten Christen nicht mit einem solchen Zweck identifizieren, aber in Israel identifizieren sich eine beträchtliche Anzahl israelischer Juden, die sich nicht mit Fundamentalisten mit diesen und ähnlichen Anforderungen identifizieren und sie unterstützen. Einige Sorten des jüdischen Fundamentalismus sind eindeutig gefährlicher als andere. Der jüdische Fundamentalismus ist nicht nur in der Lage, die konventionelle israelische Politik zu beeinflussen, sondern könnte auch die israelische Kernpolitik erheblich beeinflussen. Die gleichen möglichen Konsequenzen des Fundamentalismus, das von vielen Personen für andere Länder befürchtet wird, könnten in Israel auftreten. Die Bedeutung des Fundamentalismus in Israel kann nur im Kontext der israelischen jüdischen Gesellschaft und als Teil des Beitrags der jüdischen Religion zu gesellschaftlichen inneren Abteilungen verstanden werden. Unsere Berücksichtigung dieses breiten Themas beginnt damit, sich auf die Art und Weise zu konzentrieren, wie hochentwickelte Beobachter die israelische jüdische Gesellschaft politisch und religiös teilen. Wir gehen dann zur Erklärung, warum der jüdische Fundamentalismus in unterschiedlichem Maße andere israelische Juden beeinflusst, wodurch fundamentalistische Juden in Israel viel größere politische Macht ausführen können, als ihr Prozentsatz der Bevölkerung zu rechtfertigen scheint. Die übliche Zwei-Wege-Aufteilung der israelischen jüdischen Gesellschaft beruht auf der Anerkennung von Eckpfeilern, das als Gruppe israelische Juden sehr ideologisch ist. Dies zeigt sich am besten anhand ihres hohen Prozentsatzes der Abstimmung, die normalerweise 80% übersteigt. Bei den Wahlen im Mai 1996 stimmten über 95% der besser ausgebildeten, reicheren, weltlichen Juden und die religiösen Juden in allen Kategorien von Bildung und Einkommen. Nachdem die große Anzahl von israelischen Juden, die außerhalb Israels leben, über 400.000, die meisten nicht gewählt haben, können sicher angenommen werden, dass fast jeder berechtigte Wähler in diesen beiden entscheidenden Segmenten der Bevölkerung gestimmt hat. Die meisten israelischen politischen Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass israelische Juden in zwei Kategorien unterteilt sind, Israel A und Israel B. Israel A, die oft als links bezeichnet werden, wird politisch von den Arbeiter- und Meretz-Parteien vertreten, Israel B, das als Recht oder Recht und religiöse Parteien bezeichnet wird, besteht aus allen anderen jüdischen Parteien. Fast alle Israel A und eine große Mehrheit von Israel B, die Ausnahme ist, dass einige der fundamentalistischen Juden, stark an die zionistische Ideologie haften, die kurz davor ist, dass alle oder zumindest die Mehrheit der Juden nach Palästina auswandern sollte, die als Land Israel zu allen Juden angehört und eine jüdische Stadt sein sollten. Trotzdem gibt es eine starke und zunehmende Feindschaft zwischen diesen beiden Segmenten der israelischen Gesellschaft. Es gibt viele Gründe für diese Feindschaft. Der für diese Studie relevante Grund ist, dass Israel B., einschließlich seiner weltlichen Mitglieder, mit dem jüdischen Fundamentalismus einverstanden ist, während Israel A. nicht ist. Aus den Studien der Wahlergebnisse über einen langen Zeitraum geht hervor, dass Israel B. konsequent einen numerischen Vorteil gegenüber Israel A. erhalten hat. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Anzahl der vom jüdischen Fundamentalismus beeinflussten Juden durchweg zunimmt. In seinem Artikel Religion, Nationalismus und Demokratie in Israel, veröffentlicht in der Herbstausgabe von 1994 der Zeitschriften, legte Professor Baruch Kimmeling, Mitglied der Soziologie der Hebräischen Universität, Daten zur religiösen Abteilung der israelischen Judengesellschaft vor. Kimmeling zitierte zahlreiche Forschungsstudien und zeigte schlüssig, dass die israelische jüdische Gesellschaft in religiösen Fragen weitaus gespalten ist als im Allgemeinen außerhalb Israels, wo der Glaube an Verallgemeinerungen, wie allen Juden gemeinsam, weniger herausgefordert als in Israel. Kimmeling zitierte die Daten einer Umfrage des prestigeträchtigen Gutmann-Instituts der Hebräischen Universität in Jerusalem und wies darauf hin, dass 19% der israelischen Juden täglich gebetet haben, weitere 19% erklärten, dass sie in keiner Umstände in eine Synagoge eintreten würden. Hardcore-Gläubige, die diametral entgegengesetzte Ansichten der jüdischen Religion haben. Diese Schlussfolgerung ist mit ziemlicher Sicherheit korrekt. Allgemeiner kann die Haltung gegenüber der Religion in der israelischen jüdischen Gesellschaft in drei Teile unterteilt werden. Die religiösen Juden beobachten die Gebote der jüdischen Religion, wie von orthodoxen Rabbinern definiert, von denen viele die Beachtung mehr als den Glauben betonen. Die Anzahl der Reformen und/oder konservativen Juden in Israel ist klein. Die traditionellen Juden behalten einige der wichtigeren Gebote und verstoßen gleichzeitig die unbequemen, sie ehren die Rabbiner und die Religion. Die Säkularisten können gelegentlich in eine Synagoge eintreten, aber weder die Rabbiner noch die religiösen Institutionen respektieren. Die Grenze zwischen traditionellen und weltlichen Juden ist oft vage, aber die verfügbaren Studien zeigen, dass 25-30% der israelischen Juden weltlich sind, 50-55% traditionell und etwa 20% religiös sind. Traditionelle Juden gehören offensichtlich sowohl der Kategorien Israel A als auch der Israel B. Israelische religiöse Juden sind in zwei deutlich unterschiedliche Gruppen unterteilt. Die Mitglieder der religiös extremeren Gruppe heißen Haredim. Das einzigartige Wort ist Haredi oder Hez. Die Mitglieder der religiös gemäßigten Gruppe werden religiöse Nationaljuden genannt. Die religiösen nationalen Juden werden aufgrund ihrer Kopfbedeckung manchmal als gestrickte Schädelkapps bezeichnet. Haredim tragen normalerweise schwarze Schädelkappen, die niemals gestrickt sind, oder Hüte. Die religiösen nationalen Juden kleiden sich sonst normalerweise in der üblichen israelischen Mode, während die Haredim fast immer schwarze Kleidung tragen. Die Haredim sind selbst in zwei Parteien unterteilt. Das erste, Yahadat HaTorah, Judentum des Gesetzes, ist die Partei der aschkenasischen Haredim, die osteuropäischer Herkunft sind. Yahadat HaTorah selbst ist eine Koalition von zwei Fraktionen. Der zweite ist Shas, die Partei des orientalischen Haredims, der aus dem Nahen Osten stammt. Die Unterschiede zwischen den beiden Arten von Haredim werden in Kapitel 3 spezifisch diskutiert. Die religiösen Juden sind in der Nationalen Religionspartei, NRP, organisiert. Durch die Analyse der Wahlvotum von 1996 und einige notwendige Anpassungen können wir die Bevölkerungsprozentsätze dieser beiden Gruppen religiöser Juden abschätzen. Bei den Wahlen von 1996 gewannen die Haredi-Parteien zusammen 14 der 120 Kesset-Sitze. Shas gewann 10 Sitze, Yahadat HaTorah gewann 4. Der NRP gewann 9 Sitze. Einige israelische Juden stimmten zugegebenermaßen für Shas wegen Talismanen und Amuletten, die von Shas verteilt wurden, die angeblich erst nach einer korrekten Abstimmung gültig waren. Einige NRP-Mitglieder und Sympathisanten stimmten zugegebenermaßen für säkulare rechte Parteien ab. Alles in allem macht die Haredim wahrscheinlich 11% der israelischen Bevölkerung und 13,4% der israelischen Juden aus, Die NRP-Anhänger machen wahrscheinlich 9% der israelischen Bevölkerung und 11% der israelischen Juden aus. Die Grundsätze der beiden Gruppen religiöser Juden brauchen eine einführende Erklärung. Das Wort Gehon ist ein gemeinsames hebräisches Wort, das ängstlich bedeutet. Während der frühen jüdischen Geschichte bedeutete es gottesfürchtig oder außergewöhnlich fromm. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es zuerst in Deutschland und Ungarn und später in anderen Teilen der Diaspora als Name der Partei religiöser Juden, die sich gegen moderne Innovationen widersetzten, verabschiedet. Die aschkenasischen Haredim traten als Gegenleistung der jüdischen Erleuchtung im Allgemeinen und insbesondere gegenüber jenen Juden auf, die sich weigerten, die Gesamtzahl der Autorität der Rabbiner zu akzeptieren und Innovationen in den jüdischen Anbetung und den Lebensstil einführte. Als die Haredim fast alle Juden diese Innovationen akzeptierten, reagierten sie noch extremer und verbot jede Innovation. Der bisherige Haredim hat auf der strengsten Einhaltung der Halacha bestanden. Ein illustratives Beispiel für die Opposition gegen Innovation ist das zuvor erwähnte und immer noch aktuelle schwarze Kleid der Haredim. Dies war die Kleidungsmode von Juden in Osteuropa, als sich die Haredim zu einer Party formten. Vor dieser Zeit trugen die Juden in vielen verschiedenen Stilen und waren oft nicht von ihren Nachbarn in Kleidern zu unterscheiden. Nach kurzer Zeit trugen fast alle Juden mit Ausnahme der Haredim wieder anders gekleidet. Die Halacha verpflichtet sich außerdem nicht, sich schwarz und oder dicke schwarze Mäntel und schwere Pelzkappen während des heißen Sommers oder zu jeder anderen Zeit zu tragen. Haredim in Israel tut dies jedoch im Gegensatz zur Innovation, sie bestehen darauf, dass sich das Kleid um 1850 in Europa aufbewahrt. Alle anderen Überlegungen, einschließlich klimatischer, werden außergewöhnlich. Im Gegensatz zu den Haredim machten die religiösen Nationalisten der NRP zu Beginn der 1920er Jahre ihre Kompromisse mit der Moderne, als die Trennung zwischen den beiden großen Gruppen im religiösen Judentum erstmals in Palästina auftrat. Dies kann sofort in ihrem Kleid beobachtet werden, was mit Ausnahme eines kleinen Schädelkaps konventionell ist. Noch wichtiger ist, dass dies in ihrer selektiven Einhaltung der Halacha beispielsweise bei der Ablehnung vieler Gebote in Bezug auf Frauen ersichtlich ist. NRP-Mitglieder zögern nicht, Frauen in vielen ihrer Organisationen und in der politischen Partei selbst in Autoritätspositionen zuzugeben. Vor den Wahlen 1992 und 1996 veröffentlichte und verteilte die NRP eine Anzeige, die Fotos verschiedener öffentlicher Persönlichkeiten enthält, darunter einige Frauen, die die Partei unterstützten, und rühmten sich im Fernsehen weiblicher Unterstützung. Haredim tat das nicht und würde dies nicht tun. Selbst als Haredim, der das Fernsehen für sich selbst verbietet, beschloss, einige Fernsehwahlprogramme für andere Juden zu präsentieren, bestanden sie darauf, dass alle Teilnehmer männlich seien. Während der Kampagne von 1992 konsultierten die Herausgeber einer Haredi Weekly die rabbinische Zensur darüber, ob die oben genannte NRP-Anzeige veröffentlichen soll oder nicht. Der rabbinische Zensor bestellte das Papier, um die Anzeige mit allen Fotos der NRP-Frauen zu veröffentlichen, die ausgeblendet waren. Die Redakteure taten das, was der Zensor bestellte. Empört, verklagte die NRP die Zeitung wegen Verleumdung und suchte Schadensersatz vor israelischen säkularen Gerichten, wobei die Entscheidungen von Haredi-Rabbinern, die es untersagen, säkulare Gerichte zur Beilegung von Streitigkeiten unter Juden zu unterwerfen. Die religiösen nationalistischen jüdischen Kompromisse mit der Moderne in Bezug auf Frauen sind in vielerlei Hinsicht äußerst kompliziert. Die Halacha verbietet jüdische Männer, Frauen zuzuhören, die in einem Chor oder in einem Solo singen, unabhängig von dem, was gesungen wird. Dies wird direkt in der Halachizeh-Entscheidung angegeben, dass eine Stimme einer Frau Ehebruch ist. Dies wird durch spätere Halachizeh-Entscheidungen interpretiert, die feststellen, dass das Wort Stimme hier bedeutet, dass der Singen einer Frau nicht spricht. Diese Regel, die aus dem Talmud stammt, tritt in allen Gesetzesvorschriften auf. Ein jüdischer Mann, der bereitwillig dem Gesang einer Frau hört, begeht eine Sünde, der entweder dem Ehebruch oder der Unzucht entspricht. Die große Mehrheit der treuen Mitglieder von NRP hören dennoch auf, dass Frauen singen und so Ehebruch begehen. Einige der strengsten NRP-Mitglieder, insbesondere unter den religiösen Siedlern im Westjordanland, haben sich nicht nur über dieses Problem verwirrt, sondern haben manchmal versucht, das Problem zu lösen, wie man sich durch die Entwicklung kreativer Ansätze anpassen kann. In den frühen 90er Jahren gründeten einige der Siedler einen neuen Radiosender, Arutz oder Channel, 7. Damit ihr Sender erfolgreich wurde und so weit wie möglich für israelische Juden einstößt, verstanden die Siedler, dass die Lieder der modischen Sänger des Tages, von denen einige Frauen waren, ausgestrahlt werden müssten. Die rabbinische Zensur hat sich jedoch geweigert, einen Verstoß gegen die Halacha zuzulassen, bei der männliche Zuhörer Sängerinnen hörten und damit Ehebruch begehen. Nach weiteren Konsultationen mit dem Zensor entwickelten die Siedler eine akzeptable Lösung, die noch verwendet wird. Männer singen die Lieder, die von Frauen beliebt gemacht wurden, die männlichen Stimmen werden dann elektronisch in die weibliche Tonhöhe geändert und entsprechend über Arutz 7 übertragen. Ein Teil der traditionellen Öffentlichkeit ist von diesem zweckmäßig zufrieden, und der gelehrte NRP-Rabbiner besteht darauf, dass kein Ehebruch begangen wird, wenn Männer den Songs zuhören, die gesungen werden. Die Haredim haben diese Unterkunft offensichtlich abgelehnt und verurteilt und sich bisher geweigert, Arutz 7 zuzuhören. Noch wichtiger war, dass die Haredim, nachdem sie bei den Wahlen von 1988 etwas gesteigert hatten, ihre Position in dieser Hinsicht auf den gesamten Staat auferlegen konnten. Die Eröffnungszeremonie begann zuvor mit dem Gesang von Hatikva, der israelischen Nationalhymne, durch einen gemischten männlichen-weiblichen Chor. Nach den Wahlen von 1988 ersetzte ein männlicher Sänger den gemischten Chor, als Haredi-Empfindlichkeiten zu berücksichtigen. Nach den Wahlen von 1992, gewonnen von Leber, sang ein rein männlicher Chor des Militärrabbinats Hatikva. Wie kann der Haredim, der insgesamt nur einen kleinen Prozentsatz der jüdischen Bevölkerung Israels darstellt, entweder allein oder sogar mit Hilfe des NRP ihren Willen auf den Rest der Gesellschaft auferlegen? Die einfache Erklärung ist, dass sowohl die Leber als auch die Likud-Parteien für die politische Unterstützung zum Haredim Kult sind. Diese Erklärung ist unzureichend. Die Kutuwing wurde zwischen 1984 und 1990 während der Zeit, in der Leber und Likud eine Koalition gebildet hatten, fortgesetzt. Das Curry in Gunst des Haredims für Ausrichtungszwecke war dann politisch unnötig. Die angebotene Erklärung berücksichtigt außerdem nicht angemessen die besondere Affinität aller seit 1980 als fundamentalistischen, wahrgenommenen religiösen Parteien zu Likud und anderen säkularen rechten Parteien. Diese Affinität, insbesondere zwischen Likud und den Haredi-Religionsparteien, basiert auf einer gemeinsamen Weltausblick, ist der Kern der israelischen Politik. Diese Affinität ist analog zu dem, was zwischen christlichen und muslimischen Fundamentalisten und ihren weltlichen Rechtsparteien existiert. Der relativ einfache Fall des NRP zeigt dies gut. Der NRP erkennt, obwohl dieselben halachische Autoritäten wie die Haredi-Parteien nicht immer folgt. Die NRP hält sich auch an dieselben Ideale, die sich auf die jüdische Vergangenheit beziehen, und vor allem an die Zukunft, wenn Israels Triumph über die Nichtjuden angeblich sicher sein wird. Die Unterschiede zwischen dem NRP und dem Haredim beruhen aus der Überzeugung des NRP, dass die Erlösung begonnen und bald durch das bevorstehende Kommen des Messias abgeschlossen sein wird. Die Haredim teilen diesen Glauben nicht. Der NRP ist der Ansicht, dass besondere Umstände zu Beginn der Erlösung vorübergehende Abflüge vom Ideal rechtfertigen, die dazu beitragen könnten, den Erlösungsvorgang zu fördern. NRP-Unterstützung in einigen Situationen für den Militärdienst für Talmud-EC-Gelehrte ist hier ein relevantes Beispiel. Diese abweichenden NRP-Ideen wurden seit den 1970er Jahren durch den wachsenden Einfluss von Haredi auf zunehmende Anzahl von NRP-Anhängern untergraben, die sich den Abkehr von strengen talmudischen Normen widersetzten und Haredi-Positionen bevorzugt haben. Dieser Prozess wurde durch das Ansehen der NRP-Siedler, die als Pioniere des Messianismus angesehen werden, in gewissem Maße durch das Wachstum des Prestiges der NRP-Siedler kontrastiert, obwohl die Attentat von Premierminister Rabin durch einen Messianisten möglicherweise vorübergehend das Haredi-Prestige erhöht haben könnte. Der religiöse Einfluss auf den israelischen Rechtsflügel Israels B ist sowohl auf seinen militaristischen Charakter als auch auf seine weit verbreitete Weltaussichten zurückzuführen. Säkulare und militaristische rechte israelische Juden vertreten politische Ansichten und engagieren sich in Rhetorik wie religiöser Juden. Für die meisten Likud-Anhänger ist jüdisches Blut der Grund, warum Juden in einer anderen Kategorie sind als Nichtjuden, einschließlich natürlich der Nichtjuden, die israelische Bürger sind und in der israelischen Armee dienen. Für religiöse Juden hat das Blut der Nichtjuden keinen inneren Wert. Für Likud hat es einen begrenzten Wert. Menachem Begins meisterhafter Einsatz einer solchen Rhetorik über Heiden brachte ihm Stimmen und Popularität und stellt somit ein typisches Beispiel dar. Der Unterschied in dieser Hinsicht zwischen Arbeit und Likud ist rhetorisch, aber dennoch wichtig, als sie einen Teil einer Weltaussichten offenbart. 1982, als die israelische Armee beispielsweise Beirut besetzte, erklärte Rabin, obwohl er die von Sharon und Likud befürwortete Richtlinien befürwortete, die Sabra und Shatila Camp Massakers nicht, indem sie feststellten, selbst wenn Rabin selbst in der Lage gewesen wäre, dies zu sagen, wusste er, dass die meisten seiner säkularen Anhänger in der Arbeit, die zwischen Nichtjuden unterscheiden, die Juden hassen, und denen, die dies nicht tun, eine solche Aussage nicht toleriert hätten. Sie hätten so Rhetorik sowohl unwahr als auch schädlich abgelehnt. Der religiöse Einfluss zeigt sich in der allgemeinen Ehrfurcht des Rechts vor der jüdischen Vergangenheit und dessen Beharren darauf, dass Juden ein historisches Recht auf ein erweitertes Israel haben, das über seine gegenwärtigen Grenzen hinausgeht. Mehr als andere säkulare Israelis bestehen Mitglieder des israelischen Rechts auf jüdische Einzigartigkeit. In vielen Jahrhunderten ihrer Existenz war die große Mehrheit der Juden in gewisser Weise ähnlich wie bei den heutigen Haredim. So verehren jene Juden, die heute die jüdische Vergangenheit als Beweis für jüdische Einzigartigkeit in gewissem Maße religiöse Juden als Perpetuatoren dieser Vergangenheit verehren. Ein wesentlicher Teil der Betonung des Rechts auf Einzigartigkeit ist sein Hass auf das Konzept der Normalität, dass Juden anderen Menschen ähnlich sind und den gleichen Wunsch nach Stabilität haben wie andere Nationen. Einige kulturelle Affinitäten zwischen säkularen und religiösen Juden des israelischen Rechts sind in erster Linie nicht ideologisch. Viele Likud-Anhänger, ob Sephardic oder Ashkenazi, sind Traditionalisten, sie sehen Rabbiner als glamouröse Zahlen und sind von Kindheitserinnerungen der patriarchalischen Familie betroffen, in der Bildung vom Großvater dominiert wurde und die Frauen ihren Platz kannten. Obwohl diese Überlegungen in denen der religiösen Avantgarde am stärksten ausgeprägt sind, wirken sich auch die weltlichen Juden des Rechts aus. Das Recht übertreibt oft die Schönheit und Überlegenheit der jüdischen Vergangenheit, insbesondere wenn sie für die Erhaltung der jüdischen Einzigartigkeit streiten. Die religiösen und weltlichen Mitglieder des Rechts teilen sowohl Ängste als auch Überzeugungen. In einem Artikel vom 6. Oktober 1993, veröffentlicht in Haaretz, Israels prestigeträchtigste hebräischsprachige Zeitung, Doran Rosenblum, stützte sich auf unterschiedliche Quellen, indem es dies illustrierte, indem dies durch Zitat von Aussagen von Likud-Führern zitierte, die gezeigt hatten, dass die Grabes die Natur und das Risiken des Friedensprozesses und der gleichen Zeit, in der sich der Friedensprozess und die Schärfprozess befestigte, und die Schärfe, die sich mit dem Voraus befässerten. Rosenblum zitierte die folgende Erklärung des Likud-Mitglieds des Knesset, M.K., Uzi Landau, der nach den Wahlen von 1996 zum Vorsitzenden des Knesset-Komitees für Verteidigungs- und Außenverteidiger ernannt wurde: Wenn Rabins Politik gegenüber Syrien verfolgt wird, werden sie eines Morgens israelische Juden aufwachen, um Säulen syrischer Panzer zu sehen, die von den Golanhöhen wie Herden von Schafen abstammen, die Siedlungen des Galiläs werden dann durch den Feuerwerf vergessen. Angegriffen. Aus den Golanhöhen wird nur der Moment ausfällt, in dem sich das syrische Messer dem Hals eines jeden Bewohner des Galiläs nähert. Syrische Politik wird durch einen genetischen Code fixiert, der nicht schnellen Veränderungen ausgesetzt ist. Anscheinend den doppelt standardmäßigen Ansatz, die westlichen Medien, die jeden nicht-jüdischen Politiker wegen der Zuschreibung der israelischen Politik auf einen jüdischen genetischen Kodex, das nicht rasanten Änderungen ausgesetzt war, gesprengt hätte, vermied es, die Erklärung von Landau zu kommentieren. Rosenblum zitierte auch M.K. Benny Begin, ein großer Likud-Führer, der die Befürchtung ausdrückte, dass Syrien einen Frontalangriff auf Israel durchführen würde. Diese Angst wird allgemein von Mitgliedern der meisten israelischen politischen Parteien zum Ausdruck gebracht. Was für Israel B charakteristisch ist, ist jedoch, dass, wie Benny ausdrücklich anfängt, die Ziele einer syrischen Invasion übereinstimmen wird wie die Ziele der Pogromisten von Kishinev, jüdische Rachen zu schneiden. Der Vergleich der unbewaffneten jüdischen Gemeinde, eine kleine Minderheit im Russischen Reich, mit Israel und seiner Armee veranschaulicht eine gemeinsame Haltung gegenüber der jüdischen Vergangenheit, die von den säkularen rechten israelischen Parteien und den religiösen Juden gehalten werden. Diese Haltung nimmt nicht der historischen Entwicklung bekannt. Juden in welchem Zustand sind immer die realen oder potenziellen Opfer von Nichtjuden? Rosenblum, Mitglied von Israel A, nahm alle Bilder als unpassend an. Er beobachtete, dass Landau die Syrer als Schafe betrachtete, und fragte, kann es sein, dass er Landau sagen will, dass wir Wölfe sind? Rosenblum bot dann seine Analyse, warum diese Rhetorik dennoch so überzeugend war. Der Verdacht hat lange Zeit, dass Mitglieder der Nationalcamps DH das weltliche Recht die Powermat-Rhetorik verwenden, um ihre unterschwellige existenzielle Angst vor der ganzen Welt zu decken. Diese Angst wurde nicht im geringsten zerstreut, als der Zustand Israels gegründet wurde. Trotz all ihrer Fehler hat die Arbeit mit allen Mitteln gelungen, um diese Angst beiseite zu legen und sie durch einen konstruktiven und pragmatischen Weltausblick zu ersetzen. Likud, das seine historische Not mühelos wieder aufnahm, hat es nicht. Die chauvinistischen Juden, die mit größtem Vertrauen in die Macht und Fähigkeit Israels sprechen, ihren Willen dem Nahen Osten aufzuzwingen, sind für solche Ängste am anfälligsten. Dieselben Menschen, die vorhersagen, dass ein zweiter Holocaust fast sofort auftreten wird, wenn Israel den Arabern eine Konzession macht, gibt auch häufig kategorisch an, dass die israelische Armee, wenn sie nicht von Politikern, von Amerikanern oder von linken Juden zurückgehalten wird, Bagdad innerhalb einer Woche erobern könnte. Ariel Sharon machte diese Behauptung tatsächlich einige Monate vor Ausbruch des Krieges Oktober 1973. Die Angst und das Selbstbewusstsein koexistieren harmonisch. Der Glaube an jüdische Einzigartigkeit verbessert dieses Koexistenz. Die meisten ausländischen Beobachter erkennen nicht, dass ein beträchtliches Segment der israelischen jüdischen Öffentlichkeit diese chauvinistischen Ansichten ausübt. Die schizophrene Mischung aus übermäßigen Ängsten und übertriebenem Selbstvertrauen, die den israelischen weltlichen Rechten und religiösen Juden gemeinsam sind, ähnelt den Ideen, die von Antisemiten gehalten werden und die normalerweise sowohl mächtig als auch leicht zu besiegen, dass Juden gleichzeitig sind. Dies ist einer der Gründe, warum die Einstellungen israelischer rechtsgerichteter Individuen gegenüber den Heiden, insbesondere gegenüber den Arabern, so eng den Einstellungen von Antisemiten gegenüber den Juden ähneln. Das weltliche Recht und die religiösen Juden teilen auch andere Ängste. Sie fürchten den Westen und seine öffentliche Meinung. Sie befürchten und verurteilen jüdische Linke, einen Begriff ausreichend breit, um die meisten Arbeitsanhänger einzubeziehen, weil sie nicht ausreichend jüdisch sind, um Araber gegenüber Juden und ein Leben der Täuschung zu ziehen. Sie betrachten die Linke als gefährlich, weil sie neue Rekruten anziehen kann, insbesondere aus den Reihen der intellektuellen Elite des Landes. Das Problem der Normalität teilt die Israeli rechts von links auf. Die Linke sehnt sich nach Normalität und möchte, dass Juden wie alle anderen Nationen eine Nation seien. Das gesamte israelische Recht hingegen ist in seinem Groll der Idee der Normalität und ihres Glaubens im Rahmen der jüdischen Religion vereint, dass Juden außergewöhnlich sind unter anderem von anderen Menschen und Nationen. Die Ehrfurcht vor der nationalen Vergangenheit verfestigt sich angeblich diese Einzigartigkeit. Religiöse Juden glauben, dass Gott die Juden einzigartig gemacht hat, viele der säkularen Rechts sind der Ansicht, dass Juden durch ihre Vergangenheit als einzigartig sind und in dieser Angelegenheit keine freie Wahl haben. Ein weiterer, aber etwas weniger wichtiger Grund für die Affinität zwischen den weltlichen Rechten und religiösen Juden ist, dass letztere in der Lage sind, überzeugende Argumente für die ständige jüdische Herrschaft über das Land Israel und die Ablehnung bestimmter Grundrechte an die Palästinenser vorzulegen. Diese Argumente werden nicht nur in Bezug auf die nationale Sicherheit, sondern vor allem in Bezug auf das von Gott gegebene Recht auf diese Territorien. Die säkularen Likud-Gelehrten und Politiker sind oft viel zu entfremdet von den jüdischen Vergangenheit und den jüdischen Werten, um solche Angelegenheiten kompetent oder sogar richtig zu verstehen. Nur die Religiösen können eine eingehende Begründung für Likuds Politik liefern, die nicht in kurzfristigen strategischen Überlegungen, sondern in der langen Geschichte der besonderen Beziehung zwischen Gott und seinem ausgewählten Volk beruht. Obwohl dies bei Mitgliedern Israels B weitaus intensiver ist, können dieselben Gefühle bei Mitgliedern von Israel A erkannt werden. Diese Tatsache liefert die Erklärung für die politischen Zugeständnisse an die religiösen Parteien. Ausländische Beobachter haben diese Zugeständnisse zu oft fälschlicherweise auf die Größe und/oder die Lobbymacht der religiösen Parteien zugeschrieben. Diese Gefühle haben auch die jüdische Historiografie und Bildung beeinflusst. Seit den späten 1950er Jahren und insbesondere nach dem Krieg von 1967 haben israelische jüdische Historiker, Gelehrte in alliierten Bereichen und populären, obwohl sie in ihren Schriften im Allgemeinen weniger unehrlich sind als die meisten ihrer Diaspora-Kollegen, zu oft verschönert und romantisiert vergangene jüdische Gesellschaften und haben sorgfältig normal kritisiert. Diese Art von Apologia bildete einen neuen Trend. Vom späten 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren frühe Zionisten und andere in modernen jüdischen Bewegungen viel kritisch gegenüber vielen Aspekten ihrer eigenen religiösen kulturellen Tradition und versuchten in vielen Fällen sogar Teile dieser Tradition zu zerstören, zu verändern. Seit den späten 1980er Jahren haben einige jüngere israelische Historiker, die möglicherweise durch eine wachsende Polarisierung der israelischen jüdischen Gesellschaft ausgelöst wurden, einige kritische Werke geschrieben und veröffentlicht, die den noch aktuellen entschuldigenden Trend in gewissem Maße erschüttert haben. Der Vergleich der Weltausblick und der Ängste des weltlichen Rechts mit denen des Haredim erfordert mehr Erklärungen. Standard-haredische Wahrnehmungen der Welt können nur als Relikte der vormodernen Zeit verstanden werden. Menachem Friedman, ein westlicher aufmerksamer Jude, eine angesehene Autorität auf dem Haredim sowohl im obligatorischen Palästina als auch im Bundesstaat Israel und Professor an der religiösen Bar-Ilan-Universität, lieferte eine hervorragende Beschreibung dieser Haredize-Wahrnehmungen in einem am 4. November 1988 veröffentlichten Davarakraf-Artikel. Einige Messungen in Bezug auf die Behandlung von Palästinensern. Friedman erklärte, die Haredi-Welt ist judeozentrisch. Die Essenz des Haredi-Gedankens ist der Begriff eines Abgrunds, der die Juden von den Heiden trennt. Aus diesem Grund ist eine Koalition zwischen Arbeit und Haredi-Tauben unmöglich. Es gibt eigentlich keine Haredi-Taube. Menschen, die über die Haredi-Welt sprechen, wissen normalerweise nicht, wie sie ihre Zeichen lesen können. Sie verstehen diese Welt oder ihre prominenten Persönlichkeiten weder. Der Abstand zwischen Haredi-Tauben und Hawks ist nicht großartig. Haredi-Tauben und Falken teilen einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Beide sehen die Beziehung zwischen Nichtjuden und Juden, wie sie sie gesehen hatten, bevor Israel hergestellt wurde. Sie gehen davon aus, dass Nichtjuden und Judenstangen auseinander sind. Nichtjuden wollen die Juden töten und zerstören, die rechtmäßigen Unterschiede zwischen den Juden sollten nur darum gehen, wie sie auf den allgegenwärtigen nichtjüdischen Verlangen reagieren sollten. Derzeit sind dies zwei alternative Haredi-Reaktionen auf diese gemeinsame Annahme. Rabbi Schach, der spirituelle Führer einer der beiden Haredi-Fraktionen, sagt, da die Nichtjuden uns hassen müssen, müssen wir sie ruhig halten und es unterlassen, sie zu provozieren, indem wir sie nicht an unsere Existenz erinnern. Der Lubavitcher Rebbe sagt, wir sollten stark sein. Der Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, starb 1992. Dies sind zwei alternative Antworten, beide aus dem gemeinsamen Konzept, das eine Lücke Juden von Nichtjuden trennt. Rabbi Schach ist keine Taube in dem gleichen Sinne wie Shulamit Aloni, ein ehemaliger Meretz-Parteiführer, ist eine Taube. Aloni ist eine Taube, weil sie an einen Humanismus glaubt, der die grundlegende Gleichheit aller Menschen und Nationen und die Fähigkeit verschiedener Menschen und Nationen zur Kommunikation hervorhebt. Rabbi Schach glaubt, dass die Kommunikation mit Nichtjuden nicht möglich ist und dass sie möglicherweise nur vergessen können, dass Juden existieren. Der Lubavitcher Rebbe erklärt, dass wir stark sein sollten, um uns gegen die Nichtjuden zu verteidigen, die uns immer zerstören wollen. Der Unterschied zwischen den beiden Führern kann durch ihre jeweiligen Einstellungen zum Friedensvertrag mit Ägypten veranschaulicht werden. Beide sagen, dass es keinen Frieden gibt und es kann niemals einen geben, weil die Ägypter uns ausrotten wollen. Rabbi Schach fügt jedoch hinzu, dass wir versuchen sollten, jüdische Opfer zu minimieren, indem wir ruhig bleiben. Der Lubavitcher Rebbe sagt, dass wir, weil der Frieden in keinem Fall existiert, sich weigern, Zugeständnisse zu machen. Die Haredi-Dove glaubt nicht an Frieden, und daher ist das gesamte Gespräch über eine schmale Koalition unter der Leitung von Leber und einschließlich Haredim völlig unbegründet. Nachfolgende politische Entwicklungen in Israel, einschließlich der Wahl von Netanyahu im Mai 1996, haben die Wahrheit der Analyse von Professor Friedman bestätigt. Aus einer anderen Haredi-Perspektive bestätigte Rabbiner Avedia Yosef, die spirituelle Autorität der Schas-Partei, diesen Artikel. Rabbi Yosef argumentierte in einem Artikel vom 18. September 1989 in Yair Neeman, dass Israel, da es zu schwach ist, alle christlichen Kirchen im Heiligen Land abzureißen, auch zu schwach, um alle eroberten Gebiete zu behalten. Mit dieser Argumentation befürwortete Rabbi Yosef, dass Israel territoriale Zugeständnisse machte, um einen Krieg abzuwenden, in dem jüdische Leben verloren gehen wird. Rabbi Yosef erwähnte weder Palästinenser noch ihre rudimentärsten Rechte. Die Haredi-Weltanschauung ähnelt der Ansicht des israelischen säkularen Rechts. Die Weltanschauung von Likud-Politikern, die von Anhängern begeistert unterstützt werden, ist im Grunde die klassische Weltanschauung religiöser Juden. Es hat eine erhebliche Säkularisierung erfahren, aber seine wesentlichen Eigenschaften gehalten. Das Bündnis zwischen den religiösen und weltlichen Parteien des Rechts führte bei den Wahlen von 1996 zum Netanyahu-Sieg. Dieses Bündnis wurde trotz zwei tiefer politischer Unterschiede zwischen den Parteien geschmiedet. Der erste Unterschied betrifft die Demokratie, insbesondere wie die Struktur israelischer Parteien veranschaulicht, der zweite Unterschied dreht sich um den Zionismus. Alle israelischen politischen Parteien mit Ausnahme der Haredi waren und bleiben nach den Parteien in westlichen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, strukturiert. Die meisten israelischen Parteien haben beispielsweise Vorwahlen eingeführt, um ihre Kandidaten für die Knesset-Wahlen auszuwählen. Die Haredi-Parteistruktur ist jedoch anders und eigenartig, vielleicht analog nur zu dem, was im Iran passiert ist. Alle Haredi-Parteien haben eine zweistufige Struktur. Zu der Stufe, die eine geringere Bedeutung hat, gehören die amtierenden Politiker, die, auch wenn sie Minister oder Knesset-Mitglieder sind, demütig in der Öffentlichkeit bekennen, dass sie lediglich den rabbinischen Weisensageräten der Partei dienen, die sie vor dem Weg Beschwerden konsultieren, bevor sie Entscheidungen treffen. Keiner der Haredi-Politiker einer Partei akzeptiert die Richtung von rabbinischen Räten anderer Haredi-Parteien. Die Beratungen der Räte werden geheim gehalten. Ihre Entscheidungen unterliegen keine Berufung, da sie als göttlich inspiriert angesehen werden. Die Ratsmitglieder werden weder von Rabbinern noch von Laien gewählt. Wenn ein Ratsmitglied stirbt, wird sein Nachfolger von den verbleibenden Mitgliedern ernannt. Die rabbinischen Mitglieder der Haredi-Parteiräte, die normalerweise von ihren Anhängern als Weisen bezeichnet werden, treffen alle Entscheidungen und betrachten mit Verdacht die übliche Parteistruktur, da sie als innovativ und modern angesehen wird. Die moderne politische Parteistruktur, einschließlich Mitgliedschaft, Zweige, internen Wahlen und einer Vielzahl anderer Elemente, die im NRP existieren, fehlt in den Haredi-Parteien völlig. Die Meinungsverschiedenheiten und manchmal sogar Hass voneinander durch Haredi-Parteien beruhen auf die Anerkennung verschiedener rabbinischer Weisen als endgültige Behörden. Die politische Struktur der Haredi hat ein männliches Monopol erhalten. Bis heute gab es keine weiblichen Haredi-Politiker. Die Uneinigkeit von Haredi hat eine schnellere Haredization von Teilen der israelischen Gesellschaft verhindert. Die Struktur ähnlich dem Haredi war in jüdischen Kommunitäten aus dem 2. Jahrhundert der gemeinsamen Ära bis zur Abschaffung der jüdischen kommunalen Autonomie in modernen Nationalstaaten üblich. Ziel der Haredi-Praktiken war und ist es, die jüdische Lebensweise zu bewahren, wie es vor der Neuzeit existierte. Haredi-Parteien haben in ihrem Versuch, ein altes jüdisches Regime zu bewahren, bisher eine politische Gegenreaktion dargestellt, die gegen die Flut der Moderne gerichtet ist, die den NRP verschlang. Die Haredi-Reaktion wird, wie viele andere, oft als aromantischer Wunsch getarnt, in eine Vergangenheit zurückzukehren, die für Juden angeblich glücklicher und emotionaler war als das moderne Leben mit ihren Zweifeln und Unsicherheiten. Die Haredi-indoktrinierte Gemeinschaft ist bestrebt, alle Zweifel der Mitglieder zu unterdrücken, und glaubt, dass das Glück so erreicht wird. Die Meinungsverschiedenheit zwischen Haredim und den meisten anderen israelischen Juden über den Zionismus ist komplex. Die Haredim und die Zionisten sind sich einig über das zentral wichtige zionistische Prinzip, dass Antisemitismus eine ewige Qualität ist, die allen Nichtjuden gemeinsam ist, und unterscheidet sich von Xenophobie und oder einem Hass anderer Minderheiten. Diese Ansicht ist natürlich ähnlich wie bei Juden von Antisemiten. Diese Ähnlichkeit entspricht wahrscheinlich dem politischen Kontakt zwischen einigen Zionisten, beginnend mit Herzl, und gemäßigten Antisemiten, die nur ihre Gesellschaften von Juden befreien oder die Anzahl der Juden in ihren Gesellschaften einschränken wollten, ohne sie zu töten. Die Ansichten, die übereinstimmten, und die Ängste des Antisemitismus, die von dem Sekal-Gehäuse, und das Zentralprinzip und das Zentralprinzip und das Zentral, und das Hart von der Aussicht, die durch die Gespüren gekommen ist, und das Meretz-Parteien, die häufig vorgeworfen werden, nicht ausreichend zionistisch zu sein. Die Haredi-Ideologie kollidiert dennoch mit Zionismus zu bestimmten anderen Prinzipien. Zwei Hauptbeispiele sind der zionistische Ziel, alle Juden oder so viele wie möglich zu konzentrieren und einen jüdischen Staat in Palästina zu etablieren. Diese Ziele oder Dogmen widersprechen den Haredi-Interpretationen der Talmud und talmudischen Kommentare. Wegen des wahrgenommenen Widerspruchs haben Haredim ihre starke Opposition gegen den Zionismus konsequent verkündet und immer noch verkündet. Sie behaupten, dass der Staat Israel nur eine weitere Diaspora für Juden ist, und sie vermeiden es, zionistische Symbole zu verwenden. Jede israelische politische Partei als die Haredi, einschließlich der NRP, beenden oder beginnen ihre Konventionen mit dem Gesang von Hatikva, der israelischen nationalen und der weltweit zionistischen Bewegungshymne. Die Haredi-Parteien und Organisationen tun dies nicht, sondern rezitieren jüdische Gebete. Die Medien verurteilen den Haredim oft dafür, dass sie bei offiziellen Anlässen Hatikva nicht gesungen haben. In allen internationalen zionistischen Konventionen in Israel wird nur die israelische Flagge angezeigt. Bei Haredi-Konventionen in Israel werden alle Flaggen der Nationalstaaten, aus denen Delegierte stammten, einschließlich Israel, in alphabetischer Reihenfolge ausgestellt. Der Haredi-Einwand gegen den Zionismus basiert auf dem Widerspruch zwischen dem klassischen Judentum, dessen Haredim die Kontinuatoren sind, und des Zionismus. Zahlreiche zionistische Historiker haben die Probleme hier leider verschleiert. Eine detaillierte Erklärung ist daher erforderlich. In einer berühmten talmudischen Passage im Traktat Ketubo, Seite 111, die in anderen Teilen des Talmud wiedergegeben wird, soll Gott den Juden drei Eide auferlegt haben. Zwei dieser Eide, die zionistischen Grundsätzen eindeutig widersprechen, 1, Juden sollten nicht gegen Nichtjuden rebellieren, und 2, als Gruppe sollten vor dem Kommen des Messias nicht massiv nach Palästina auswandern. Der dritte Eid, der hier nicht diskutiert wird, fordert die Juden nicht zu stark für das Kommen des Messias, um ihn nicht vor seiner festgelegten Zeit zu bringen. Im Verlauf der posttalmudischen jüdischen Geschichte diskutierten Rabbiner ausführlich über die drei Eide. In dieser Diskussion war die Frage, ob eine spezifische jüdische Auswanderung nach Palästina Teil der verbotenen massiven Auswanderung war oder nicht. In den letzten 1.500 Jahren interpretierte die große Mehrheit der wichtigsten Rabbiner des traditionellen Judentums die drei Eide und die fortgesetzte Existenz der Juden im Exil als religiöse Verpflichtungen, die jüdischen Sünden auszusetzen, die Gott dazu veranlassten, sie zu verbessern. In den letzten Jahren haben sich eine Reihe israelischer jüdischer Gelehrter, die im Allgemeinen eine ehrlichere jüdische Historiografie entwickelt haben, auf die Essenz rabbinischer Interpretationen der drei Eide konzentriert. In seinem hoch angesehenen wissenschaftlichen Buch Messianismus, Zionismus und jüdischer religiöser Radikalismus, 1993 in Hebräisch in Israel veröffentlicht, lieferte Aviezer Rafitzky beispielsweise eine gute Zusammenfassung der rabbinischen Interpretationen der drei Eide aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. In seiner Analyse stellte Rafitzky fest, dass Rabbiner Schmuel im 9. Jahrhundert, der Sohn von Hushana, ein wichtiger Anführer des palästinensischen Judentums, in einem poetischen Gebet die folgende als Gottes Worte zitierte: Ich habe den Eid meines Volkes geleistet, nicht gegen Christen und Muslime zu rebellieren, und sagte ihnen, sie sollten schweigen, bis ich sie wie in Saddam tat. Im 13. Jahrhundert zitierten Grad Rafitzky in der Zeit, in der einige Rabbiner und Dichter aus religiösen Gründen nach Palästina ausgewandert waren, weiter, andere Rabbiner in vielen Teilen der Welt zitierten die Drei-Eiden-Theorie, um vor der Ausbreitung dieses potenziell gefährlichen Phänomens zu warnen. Rabbi Eliezer, Sohn von Möhscher, dem spirituellen Führer einer jüdischen Gemeinde in Würzburg, Im 13. Jahrhundert warnte Juden, die fälschlicherweise nach Palästina ausgewandert haben, dass Gott sie mit dem Tod bestrafen würde. Etwa zur gleichen Zeit schrieb Rabbi Ezra aus Gerona, Spanien, ein berühmter Kabbalist, dass ein Jude, der nach Palästina ausgewandert ist, Gott verließ, der nur in der Diaspora präsent ist, wo eine Mehrheit der Juden lebt und nicht in Palästina. In seinem Buch betonte Rafitzky, dass ähnliche und noch extremere Ansichten bis zum 19. Jahrhundert weiter ausgedrückt wurden. Der berühmte deutsche Rabbiner, Jonathan Eibshutz, schrieb Mitte des 8. Jahrhunderts, dass die massive Einwanderung von Juden nach Palästina, selbst mit Zustimmung aller Nationen der Welt, vor dem Kommen des Messias verboten war. Im frühen 19. Jahrhundert stimmten Moses Mendelssohn und andere Anhänger der jüdischen Aufklärung sowie deren Gegner wie Rabbi Raphael Hirsch, dem Vater der modernen Orthodoxie in Deutschland, zu und stimmte dieses Verbot von den drei Eiden weiter zu. Hirsch schrieb 1837, dass Gott Juden befohlen habe, niemals einen eigenen Zustand durch ihre eigenen Bemühungen zu etablieren. Rabbiner in Mitteleuropa waren noch extremer. 1837, im selben Jahr, in dem Hirsch Juden verbot, einen jüdischen Staat zu erklären, tötete ein Erdbeben im nördlichen Palästina die Mehrheit der Einwohner von Safat, von denen viele Juden waren, von denen einige kürzlich eingewandert waren. Rabbi Moshe Teitelbaum, ein führender ungarischer Rabbiner, führte das Erdbeben auf Gottes Missfallen mit einer übermäßigen jüdischen Auswanderung in Palästina zurück. Teitelbaum erklärte, es ist nicht Gottes Wille, dass wir durch unsere eigenen Bemühungen und Willen ins Land Israel gehen sollten. Rabbi Moshe Nachmanides, der 1270 starb, war der einzige außergewöhnliche jüdische Führer, der der Meinung war, dass Juden nicht nur auswanderten, sondern auch das Land Israel erobern sollten. Andere wichtige Rabbiner dieser Zeit und über viele Jahrhunderte danach ignorierten sie mit der Ansicht von Nachmaniden. In den 1970er Jahren, sieben Jahrhunderte nach seinem Tod, wurde Nachmanides zum Schutzpatron des NRP und der Gashemonim-Siedler. NRP-Rabbiner haben auch behauptet, dass die drei Eide nicht in messianischen Zeiten gelten und dass, obwohl der Messias noch nicht erschienen ist, ein kosmischer Prozess, der als Beginn der Erlösung bezeichnet wurde, begonnen hat. In dieser Zeit sollten einige der früheren religiösen Gesetze angeblich missachtet werden. Andere sollten geändert werden. Daher hat sich der Streit zwischen dem NRP und dem Haredim auf die Frage konzentriert, ob Juden in normalen Zeiten oder in der Zeit des Beginns der Erlösung leben. Nachdem der Haredim nach den nationalen Wahlen von 1988 einige politische Gewinne erzielt hatte und nach den nationalen Wahlen von 1988 selbstbewusster wurde, stärkte sie ihren prinzipiellen Widerstand gegen den Zionismus und den NRP. 1989 hielten die beiden wichtigsten Haredi-Rabbiner Rabbi Schach und Rabbi Josef eine antisionistische Konvention in BNEI Breik, Israel. Ihre SAOAS, die sich dem Ausdruck prinzipieller Opposition gegen den Zionismus und dem Beginn der Erlösungslehre gewidmet hatten, wurden am 18. September 1989 in der Haredi-Zeitung, Yair Nehman, veröffentlicht. Die beiden Rabbiner von einer halachischen Perspektive von Halachice haben sich auch mit den lebenswichtigen israelischen politischen Ausgaben befassten, ob einige Flächen der Land Israel nicht Jews, die nicht Jaus, zu einer nicht juvenären, die nicht Jaus zugeordnet waren, und der von den Landwirten, die nicht Jaus zugeordnet sind, zu den Nicht-Jags. Sie widerlegten die Ansicht von NRP und Gashemonim, dass in Übereinstimmung mit dem Beginn der Erlösung kein Land Israels an Nichtjuden übergeben werden sollte. Rabbi Josef und Schach argumentierten, dass Juden immer noch in normalen Zeiten leben, in denen sich die sichtbare Hilfe Gottes nicht immer jüdische Leben rettet. Rabbi Josef, der für seine Halachice Laudition bekannt war, stellte eine eingehende Analyse vor und stellte richtig fest, dass Rabbi Schach hier voll mit ihm zustimmte. Rabbi Josef begann mit dem NRP und dem Gashemonim Rabbiner, der argumentierte, dass der Beginn von Rezemptitlichen und Gottes Gebot, das Land Israel zu erobern, wichtiger seien als die Ersparnis jüdischer Leben, die im Krieg der Eroberung verloren gehen würden. Rabbi Josef räumte ein, dass Juden in messianischen Zeiten mächtiger wären als Nichtjuden und dann verpflichtet wären, das Land Israel zu erobern, alle Nichtjuden zu vertreiben und die götzendienigen christlichen Kirchen zu zerstören. Rabbi Josef behauptete jedoch, dass die messianische Zeit der Erlösung noch nicht eingetroffen sei. Er schrieb, die Juden sind tatsächlich nicht mächtiger als die Nichtjuden und können die Nichtjuden aus dem Land Israel nicht vertreiben, weil die Juden die Nichtjuden fürchten. Gottes Gebot ist dann nicht gültig, selbst Nichtjuden, die Götzendienst unter uns sind, ohne die Möglichkeit, ausgewiesen oder sogar bewegt zu werden. Die israelische Regierung ist nach dem internationalen Recht verpflichtet, die christlichen Kirchen im Land Israel zu schützen, obwohl diese Kirchen definitiv Orte der Götzendienst und der Kultpraxis sind. Dies ist trotz der Tatsache, dass wir von unserem religiösen Gesetz geboten werden, alle Götzendiener und seiner Diener zu zerstören, bis wir es aus allen Teilen unseres Landes und in allen Bereichen, die wir erobern können, aufentwurzeln. Sicherlich schwächen diese Tatsache die religiöse Bedeutung der Eroquests der israelischen Armee im Jahr 1967. Das oben zitierte Zitat zeigt einen Teil von Israels Realpolitik gut. Vor den Wahlen von 1996 betrachteten sowohl Peres als auch Netanjahu Rabbiner Josef als eine wichtige politische Persönlichkeit und haben ihn oft offen umworben. Dies geschah trotz der öffentlich erklärten Doktrin von Josef, dass Juden, wenn sie ausreichend mächtig sind, eine religiöse Verpflichtung haben, alle Nichtjuden aus dem Land auszuschließen und alle christlichen Kirchen zu zerstören. Die Linken und die meisten Friedensanwälte in Israel lobten Josef und Schach, dass sie sich dem Rückzug aus den besetzten Gebieten einigten, aber es versäumten, den Hauptschub der Position von Josef und Schach zu unterdrücken. Zum größten Teil vermieden die westlichen Medien die Berichterstattung über die wichtigsten Punkte der Josef-Rede. Die Realität hier ist, dass die Ansicht von Josef Schach einen Teil des hakischen Herzens der israelischen Politik darstellt. In seiner Rede erkannte Rabbi Josef auch das halachische Verbot, Immobilien an Nichtjuden im Land Israel zu verkaufen, aber er beschränkte dieses Verbot auf eine Zeit, in der dies nicht den Verlust des jüdischen Lebens verursachen würde. Auf die gleiche Weise befasste er sich mit der Frage, ob Juden nur in der Hoffnung auf Gottes Hilfe vertrauen oder ihre eigenen Vorsichtsmaßnahmen gegen Gefahr oder Krieg treffen sollten. Josef behauptete, dass dieses Problem der Frage analog ist, ob ein Jude, der auf Yom Kippur krank ist, Essen erhalten sollte, um sein Leben zu retten. In letzterem Fall sollte nach Angaben von Rabbi Josef dem jüdischen Juden, der krank ist, Nahrung erhalten, auch wenn den medizinischen Experten miteinander nicht einverstanden sind, wie die Gefahr für das Leben bestehen würde, die existieren würde, wenn das Fasten beobachtet würde. Nach dieser Argumentation war Rabbi Josef der Meinung, dass die Regierung den Rückzug anordnen sollte. Rabbi Josef, das nicht vom Argument des Vertrauens in Gott beeinflusst wurde, wies darauf hin, dass Juden in früheren Kriegen getötet worden seien und dass das wundersame Kommen des Messias, das Gottes Herrschaft über die Welt etablierte, ohne den Verlust eines einzigen jüdischen Lebens auftreten würde. Rabbi Josef bemerkte auch, dass der Staat Israel voller jüdischer Sünder ist, die Gott provozieren. Er zitierte zahlreiche rabbinische Behörden, die ihm zustimmten, dass die drei Eide noch gültig waren. Rabbi Josef P.H.'s Ansicht hat Rabin, Peres oder Netanjahu nicht interessiert. Seine schillernde Darstellung, die drei große Seiten mit Kleingedruckten besetzte, überzeugte außerdem keinen einzigen NRP-Rabbiner. Rabbiner Josef und Schach, die ein bisschen später zu Feinden wurden, lehnten den Zionismus und den Beginn der Erlösungslehre weiter aus, sie befürworteten weiterhin ihre Vielfalt des jüdischen Fundamentalismus und befehlten 1996 der Treue von 14 Mitgliedern der 120-köpfigen Knesset. Rabbi Schach, der in seiner Opposition gegen den Zionismus extremer ist als Rabbi Josef, verbot die Knesset-Mitglieder seiner politischen Partei Yahadat HaTorah, Minister in Netanjahus zionistischer Regierung zu werden. Schach ordnete jedoch die Knesset-Mitglieder seiner Partei an, die Regierung von Netanjahu zu unterstützen. Netanjahu belohnte Yahadat HaTorah, indem er ihm kreativ die Kontrolle über das Wohnungsministerium gab. Netanjahu machte sich zum Wohnungsminister und unterzeichnete fast blind alles, was vom stellvertretenden Minister Rewitz von der Partei Yahadat HaTorah eingereicht wurde. Dieses Verfahren wurde offensichtlich angewendet, um die Notwendigkeit von Yahadat HaTorah zu einer offiziellen Beitritt zu einer zionistischen Regierung zu vermeiden, während sie jedoch ihre Vorteile genoss. Im Gegensatz zu Rabbiner Schach befahl Rabbi Josef Mitgliedern seiner Partei, Minister in der Regierung von Netanjahu zu werden. Diese Tatsachen veranschaulichen die politische Bedeutung der Ansichten von Rabbiner Josef und Schachs. Rabbi Josef P.H.s. äußerst ausdrückliche Ansichten über die Gebiete spiegeln nicht nur die Haredi-Sichtweise wider, sondern ähneln auch eindeutig einem großen Teil der tatsächlichen Außenpolitik des Staates Israel. Rabbi Josef hat argumentiert, dass Juden eine religiöse Pflicht haben, alle Christen aus dem Staat Israel auszusteigen, nur wenn dies nicht das jüdische Leben gefährden würde. Rabbi Josef hat postuliert, dass jüdische Zugeständnisse an Nichtjuden im Bundesstaat Israel ausschließlich auf der Prüfung beruhen müssen, ob die Verweigerung davon für Juden schädlich sein könnte. Rabbi Josef hätte mit ziemlicher Sicherheit eine dauerhafte Besetzung aller Gebiete bevorzugt, wenn er davon überzeugt wäre, dass dies keine Araber provozieren würde, um Juden zu schaden. Die israelischen Regierungschefs mit fast voller Unterstützung israelischer Juden glaubten nach dem Krieg im Juni 1967, dass die Araber nicht in der Lage waren, Israel zu schädigen, und weigerten sich daher, Zugeständnisse zu machen. Erst nachdem im Oktober 1973 schwere Verluste erlitten und ein weiterer Krieg befürchtet hatte, stimmte die Regierung des Staates Israel zu, wieder mit fast der vollen Unterstützung israelischer Juden zugestimmt, den Sinai nach Ägypten zurückzugeben. Auch nach den Massakern in Sabra und Shatila betrachteten die israelischen Führer 1983 eine dauerhafte Besetzung eines Drittels des Libanon und der Herrschaft der verbleibenden zwei Drittel. Sharon schloss einen Friedensvertrag, der auf diesen Begriffen basiert, mit der damaligen libanesischen Regierung. Die Guerillakriegsführung, die 1984 und 1985 von den Libanesen durchgeführt wurde und die zu konsequenten israelischen Opfern führte, veranlasste die israelischen Führer, diese Pläne aufzugeben und sich zurückzuziehen. Die israelische Außenpolitik, obwohl sie normalerweise von weltlichen Juden konzipiert und durchgeführt werden, haben bisher eine Essenz, die teilweise aus der jüdischen religiösen Vergangenheit stammt. In der Tat hielt die sionistische Bewegung, die sich einer teilweisen Säkularisierung unterzogen hatte, auch viele grundlegende jüdische religiöse Prinzipien. Rabbi Josef, Ben Gurion, Sharon und alle großen israelischen Politiker teilen eine gemeinsame Grundlage für die politische Interessenvertretung. Notizen: Erste: Einige israelische Juden weigern sich, in eine Synagoge als prinzipielle Protest gegen die jüdische Religion einzutreten. Dieses Phänomen ist in nicht-israelischen jüdischen Gemeinschaften selten zu finden, kann jedoch mit der Haltung einiger Radikale zum Christentum in Frankreich verglichen werden. Zweiter: Das Kishinev-Pogrom im Jahr 1903 in der Ukraine-Abteilung des Russischen Reiches war das erste große Pogrom in Osteuropa nach vielen Jahren. Kishinev wurde zum symbolischen Begriff und für Morde an Juden überall. Dritter: Die religiösen Gründe konzentrierten sich auf die Erfüllung religiöser Einhaltung. Fast alle frommen Juden, die in präzionistischen Zeiten nach Palästina ausgewandert waren, war der Glaube, dass alle religiösen Beobachtungen, die mit der Landwirtschaft verbunden waren, außerhalb des Landes nicht erfüllt werden konnten, sondern nur im Land Israel. Um so viele Gebote wie möglich zu erfüllen, wanderten diese Juden daher in Palästina aus.